Как дела у вас? Wie geht es euch? Как здорово быть в Доме Божьем, правда? Es ist so klasse, im Haus Gottes zu sein, nicht wahr? Я не слышу вас, но ладно. Ich höre euch nicht, aber okay. Amen. Маски Amen. Мешают, да? Die Masken stören но euch, ты ja? Счастливчик, что ты в обществе осознанных верующих людей. Aber du bist ein Glückspilz, da du unter den bewussten, unter achtsamen und glaubenden Menschen bist. Тебе крупно повезло, что ты в церкви. Du hast ein Riesenglück, dass du in der Gemeinde bist. Amen. Amen. Если ты кто-то сидит там у экрана своего телевизора, wenn du derjenige bist, der jetzt gerade vor seinem Fernsehbildschirm da sitzt, это молодец, это хорошо. Das ist gut, du bist gut. Но воспользуйся лучшим, если ты живешь в Нюрнберге или в Фюрте или рядом, и приезжай сюда. Aber komm lieber her, wenn du in Nürnberg oder in Fürth lebst. Библия говорит, лучшим воспользуйся. Die Bibel sagt uns, du sollst das Bessere gebrauchen. И хорошо слушать проповедь дома, но лучше быть в церкви. Es ist gut, daheim die Predigt anzuhören, aber es ist besser, das in der Gemeinde. Ничем не заменишь. Das kannst du durch nichts austauschen. И у нас сегодня причастие. Wir haben heute das Abendmahl. И причастие я тебе по телевизору не дам, поверь мне. Und durch den Fernseher kann ich dir, glaub mir, kein Abendmahl geben. Halleluja. Halleluja. Малый зал, вы с нами. Kleiner Saal, seid ihr bei uns, mit uns? Бог благословит вас там. Gott segne euch dort. Внизу и наверху. Unten und oben. И мы здесь в церкви. Und wir sind hier in der Gemeinde, которая не проповедует панику, die keine Panik predigt, страхи oder Ängste, или какие-то теории заговоров oder irgendwelche Verschwörungstheorien, или прочую ерунду. Oder oder andere Dinge. Мы в церкви, где проповедуется вера, wir sind in der Gemeinde, wo der Glaube gepredigt wird, die Hoffnung и любовь. Und die Liebe. Amen. Amen. Это канал хороших новостей. Das ist ein Kanal der guten Nachrichten. Здесь канал хороших новостей. Hier ist der Kanal der guten Nachrichten. Так что расслабься. Deswegen entspann dich mal. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Тебе крупно повезло. Du hast ein Riesenglück. И то, что мы получаем здесь и слышим, das, was wir hier bekommen und was wir hier hören, это неоценимо. Das ist unschätzbar. Может быть, когда ты попадешь на небеса, ты это осознаешь. Vielleicht, wenn du irgendwann einmal in den Himmel gelangst, dann wirst du es erkennen. Но было бы неплохо уже здесь, на земле, это осознать. Aber es wäre nicht schlecht, schon hier auf der Erde das zu erkennen. И не пропускать ни одной возможности быть здесь. Und keine Möglichkeit zu verpassen, hier dabei zu sein. Ты, может быть, уже заметил, что благодаря Du hast vielleicht gemerkt, dass aufgrund dessen das ganze 2020 waren wir nicht in den Depressionen oder in den Ängsten, wie alle übrigen Menschen. Amen. Amen. Und wir haben для себя хороший урок из 2020 года. Und wir haben gute Lehren aus 2020 rausgezogen. Прекрасные уроки для себя. Ich habe gute Lehren für mich gezogen daraus. Amen. Amen. И Господь тестировал людей. Der Herr hat getestet die Menschen. Тестировал своих детей. Der hat seine Kinder getestet. Это было здорово. Und das war toll. Это будет еще происходить и дальше. Das wird auch weiterhin geschehen. Потому что Господь говорит, что время начаться суду с Дома Божия. Denn der Herr sagt, dass die Zeit des Gerichtes fängt mit dem Haus Gottes an. И эти прекрасные уроки нам преподал именно 2020 год. Und diese guten Lehren hat uns genau 2020 vorgegeben. Но ты бы их даже не заметил, если бы ты не был бы здесь. Aber du hättest sie nicht einmal bemerkt, wenn du nicht hier dabei wärst. И ходил бы такой же депрессивный и унылый. Und wer wärst dann niedergeschlagen und depressiv und hätte es gedacht, bald, hoffentlich ist dieses Jahr bald vorbei. Aber du bist ein Glückspilz, weil du in der Gemeinde Gospelzentrum Alpha und Omega bist. Amen. Amen. Amen. Und kannst du dich erinnern, wo ich auf dem letzten Gottesdienst in 2020 gesagt habe, dass das Datum im Kalender nichts verändert? На самом деле это так. Tatsächlich ist es auch so. Ничего абсолютно не изменилось. Es hat sich absolut nichts geändert. Ни в политической, ни в медицинской, ни в экономической точке зрения. Weder aus politischer noch aus medizinischer Sicht. Да, ситуация такая же. Die Situation ist nach wie vor so, wie sie ist. Но aber тот, кто сделал выводы для себя. Aber derjenige, der für sich Bilanz gezogen hat. Von dem Jahr 2020. Тот, кто получил пророческое слово. Der ein prophetisches Wort bekommen hat. Если ты был внимательный, то ты слышал это пророческое слово. Wenn du sehr aufmerksam war, dann hast du dieses prophetische Wort gehört. Которое я тоже говорил. Das ich auch gesagt По-моему, habe. По-моему, это было прошлое как раз, нет, позапрошлое служение. Ich denke, das war vorletzter Gottesdienst. Я сегодня буду говорить немножко об этом. Heute werde ich ein wenig davon reden. У нас была замечательная неделя поста и молитвы. Wir haben eine wundervolle Fasten- und Gebetswoche gehabt. Все постройнели и похорошели. Alle sind schöner geworden und ein bisschen schlanker. Давай еще недельку поста. Lass uns noch mal eine Woche machen. Она говорит, давай. Sie sagt, okay, mach, lass uns was machen. Молодец. Okay, super. Нет, наверное, не надо. Да, хватит. Vielleicht lieber nicht, das отлично. Ist genug. Немножко сдулись, слава Богу. Ein wenig haben wir uns abgeblasen. Amen. Amen. Мне понравилась тема молодежного богослужения, которое у нас здесь было. Mir hat jetzt das Thema von dem Jugendgottesdienst gefallen. No, trust in me. Vertrau mir. Trust me. Vertrau mir. Ага, доверяй мне. Also vertrau mir. Эй, знаешь что? На одной купюре. Weißt du, dass auf einem Geldschein? Да, на одной единственной денежной купюре мира. Auf einer einzigen Geldschein aus der Welt написано, steht geschrieben: In God we trust. In God we trust. Vertrau Gott, oder? Ja. Ich setze mein Vertrauen auf Gott. Мы доверяем Богу. Wir vertrauen Gott. Это одна единственная такая денежная купюра в мире есть. Das ist, es gibt so einen einzigen Geldschein in der Welt. Это однодолларовая купюра. Das ist ein Dollar. Schein. Основатели Америки Die Gründer der Amerika решили написать на своей денежной единице haben beschlossen, auf ihre Geldeinheit zu schreiben, «Мы доверяем Богу». Wir vertrauen Gott. Они положили свою силу Sie haben ihre Kraft, Sie haben ihre Hoffnung gelegt auf Gott. Выразили этим свое упование Und sie haben somit ihr Vertrauen ausgedrückt auf Gott. На Бога. Auf Gott. Смотри, много экономик в мире. Schau her, es gibt viele Ökonomie in der Welt. Да, государственные разные экономики, Verschiedene да? Regierungswirtschaften. У каждого государства своя денежная единица. Jeder Staat hat seine eigene Geldeinheit. Никакая другая валюта не имеет этой надписи. Aber keine andere Valute, also Geldeinheit hat sowas. Да, и другие страны не додумались до этого. Und andere Länder sind nicht auf diesen Gedanken gekommen. Они полагали свою мощь на экономический рост. Sie haben ihr Vertrauen gesetzt auf ihren Wirtschaftswachstum. Какие-то страны положили свое упование на нефть. Manche Länder haben ihr Vertrauen auf Öl gesetzt. И что? Und jetzt? Никакая другая валюта в мире не сравнится с долларом. Aber keine andere Geldeinheit kann sich vergleichen mit amerikanischen. Это мировая валюта number one. Das ist die Welteinheit Nummer eins. Самая стабильная валюта в мире. Die stabilste Währungseinheit in der Welt. Кто бы что ни говорил. Egal wer was dazu sagt. Это остается самая стабильная экономика в мире. Das bleibt die stabilste Wirtschaft in der Welt. Экономика США. Ökonomie von USA. Это самое передовое государство во всех отношениях. Das ist das fortschrittlichste Staat in der Welt. Но когда они основали свое государство и сделали эту бумажечку один доллар? Aber als sie ihren Staat gegründet haben und haben diesen 1-Dollar-Schein gedruckt? Это не была передовая экономика. Das war keine fortschrittliche Ökonomie. Она только развивалась, эта Америка. Die fing gerade sich weiterzuentwickeln. Да, и эти люди тогда уже положили свое основание в упование на Бога. Und diese Menschen haben schon damals ihr Grund, also ihr Vertrauen auf Gott gesetzt. В чем ты обозначаешь свою силу? Durch was misst du deine Kraft? Вот это вот вопрос Oder решаешь. Benennst du? Das ist eine entscheidende Frage. Я сейчас не хочу услышать просто красивые фразы в Боге. Ich möchte jetzt nicht irgendwelche schönen Phrasen in Gott von euch hören. Что вы полагаете силу свою в Боге? Dass ihr eure Kraft auf Gott setzt. Я верю, что мы так это привыкли отвечать. Ich glaube, dass wir so gewohnt sind, das so zu antworten. No, Aber давай проверим это. Lass uns mal das prüfen für uns selber. В чем я полагаю свою силу? In was oder auf was vertraue ich oder setze ich meine Kraft? Если ты был внимателен, вот это слово пророческое, оно говорило о силе. Wenn du aufmerksam warst, dann hat dieses prophetische Wort genau darüber gehandelt, über die Kraft. 21. год это будет год сильных людей. Das Jahr 2021 wird ein Jahr der starken Menschen. Das wird ein Jahr der starken Menschen sein. Das ist ein Jahr für die starken Menschen. Und es ist klasse, dass du hier bist, dass du es hören kannst und dich vorbereiten kannst. Ich kehre wieder zurück zum Dollar. Gott erhebt es. oder baut das auf, что прославляет его. Was ihn preist. Если Бог видит, что твоя жизнь прославляет его, wenn Gott sieht, dass dein Leben ihn preist, он ее поднимает. Dann baut das auf und erhöht das. Если Бог видит, что экономика прославляет его, wenn Gott sieht, dass Ökonomie ihn preist, он поднимает эту экономику. Dann baut diese Ökonomie auf. И это интересная вещь. Und es ist eine interessante Sache. Что Бог делает стабильным то, dass Gott das stabil macht. Стабильным. Das, was stabil. Stabil macht. Das stabil. Er macht das stabil. Когда ты прославляешь его, wenn du ihn preist, и вот это действует в каждой сфере. Und das funktioniert in jeder Sphäre. Смотри, мы читали уже не раз, надеющиеся на Господа обновятся в силе. Wir haben schon öfters mal gelesen, dass diejenigen, die auf Gott vertrauen, werden sich in der Kraft erneuern. Исайя, по-моему, 40 глава. Ich denke, das war Jesaja 40. Смотри, где здесь скрыта сила. Schau her, wo die Kraft verborgen ist. Надеющиеся на Господа. Die auf den Herrn vertrauen. Смотри, надежда. Schau her, Hoffnung, Vertrauen равно ist gleich сила. Ist gleich Kraft. Kraft. У нас тема hoffnungsvoll. Unser Thema ist ja hoffnungsvoll. Wir machen weiter damit. И Hoffnung geht nicht ins Leere. Наша надежда не уходит ни во что. Она не оставляет тебя, не оставляет. Okay. Тебя в пустоте, да? Sie lässt dich nicht, sie lässt dich weiter hoffen. Надеющиеся обновятся в силе. Diejenigen, die vertrauen, die werden in der Kraft sich erneuern. Juhu! Ja, ja, ja, счастлив. Ich bin glücklich darüber. Не знаю, как ты, но для меня это откровение. Ich weiß nicht, wie du, aber für mich ist es eine Offenbarung. Это глубокая истина. Das ist eine tiefe Wahrheit. Это практика каждый день моей жизни. Das ist Praxis, was jeden Tag meines Lebens ausfüllt. Надеющиеся на Господа. Die auf den Herrn vertrauen. Обновятся в силе. Werden sich in der Kraft erneuern. Поднимут крылья, как орлы. Sie werden ihre Flügel wieder aufheben. Потекут и не устанут. Sie werden gehen und werden пойдут nicht müde. Пойдут и не утомят. Sie werden laufen und werden nicht matt. И 20, и 21, и 22, и 23. Und 20 und 21 und 22 und 23. Я собираюсь летать еще, пока Господь не придет. Ich entscheide mich, so lange zu fliegen, bis der Herr kommt. Знаешь, что орлы, они умеют обновляться. Wow. Weißt du, dass die Adler Fähigkeit haben, sich zu erneuern? Да, они забираются куда-нибудь на скалу. Sie klettern auf, oder sie kommen, sie fliegen auf einen hohen Berg. Начинают чистить себя. Und fangen an, sich zu reinigen. И потом вдруг вылазит совершенно молодой орел. Und plötzlich kommt daraus ein ganz junger Adler. Процесс, по-моему, пару месяцев длится. Ich denke, der Prozess dauert ungefähr ein paar Monate lang. Но он обновляет полностью свое оперение. Aber er erneuert komplett seine Federpracht. И вот этот вот Bild, эту картину использует здесь пророк Исайя. Und dieses Bild gebraucht der Prophet Jesaja. Еще одна глубокая истина. Und noch eine tiefe Wahrheit. Хочешь стабильности? Willst du die Stabilität haben? Прославляй его этой сферой твоей жизни. Dann preise ihn mit deiner Sphäre deines Lebens an. Я подчеркнул, что это действует во всех сферах. Ich möchte noch mal unterstreichen, das funktioniert oder wirkt in allen Sphären deines Lebens. Если ты хочешь стабильности в своей экономике, wenn du Stabilität in deiner Ökonomie möchtest, то тебе нужно прославлять его своей экономикой. Dann musst du mit deiner Ökonomie ihn auch preisen. Если ты хочешь стабильности в эмоциональной жизни, wenn du Stabilität in deinem auf der emotionalen Ebene haben möchtest, тебе нужно прославлять его эмоционально. Dann musst du ihn auch emotional preisen. Если ты хочешь стабильности в своих отношениях, wenn du Stabilität in deinen Beziehungen haben möchtest, браке, in der Ehe, тебе нужно прославлять его именно браком. Dann musst du ihn genau mit dieser Ehe preisen. Смотри, есть люди, у которых есть финансовая стабильность. Schau her, es gibt Menschen, die haben eine finanzielle Stabilität, но нет стабильности в браке. Aber haben keine Stabilität in der Ehe. Сегодня миллионы людей таких на улице. Heute gibt es Millionen von Menschen auf der Straße. Это потому, что они не прославили Бога в своем браке. Das ist deswegen, weil sie Gott nicht in ihrer Ehe gepriesen haben. Они, может, прославили его в экономике, да? Vielleicht haben sie in ihrer Ökonomie ihn gepriesen. Но эта сфера у них защищенная, но сфера брака не защищенная. Diese Sphäre ist geschützt, aber die Sphäre der Ehe ist nicht geschützt. Итак, во всем. Und so ist es in allem. И Бог поднимает именно то, что славит Его. Und Gott erbaut das, genau das, was ihn preist. Поэтому, если хочешь брак стабильный, славь его в своем браке. Deswegen, wenn du eine stabile Ehe haben möchtest, dann sollst du ihn auch darin preisen. И нам всем нужна стабильность. Und wir brauchen alle die Stabilität. Amen. Amen. Нам всем нужна стабильность. Wir brauchen alle Stabilität. В этом нестабильном мире. In dieser unstabilen Welt. Везде нам нужна стабильность. Überall brauchen wir Stabilität. Я буду учить сегодня о столпах. Ich werde heute über die Pfeile oder die Pfeile Richtig. Über Pfeile. Die Pfeile lehren. Säulen. Säulen. Столпы, на которых ты можешь всё поставить. Auf solch, über an solche Säulen, die du alles bauen, auf denen du alles drauf bauen kannst. На этот столб можешь поставить свою жизнь. Du kannst auf so eine Säule dein Leben draufstellen. Du можешь на него построить свой брак. Du kannst deine Ehe drauf aufbauen. Du можешь свою эмоциональную жизнь на этом построить. Du kannst dein emotionales Leben drauf bauen. Экономику построить. Deine Ökonomie drauf bauen. Даже государство, целое государство может построить на этом свою экономику. Sogar die ganzen Staaten können darauf seine Ökonomie aufbauen. Как мы это видим с долларом. Wie wir das im Dollar, durch den Dollar sehen. Бог будет поднимать и делать стабильным то, что его прославляет. Gott wird das aufbauen, das erheben, das, was ihn preist. Тебе тоже хочется это? Möchtest du das auch? О, аллилуйя. Аллилуйя. Ты хочешь стабильное счастье? Möchtest du ein stabiles Glück haben? Вот стабильное счастье. Also ein stabiles Glück. Это не то счастье, которое зависит от солнца. Das ist nicht das Glück, dieses Glück, was von der Sonne abhängt. Или от того, улыбнулись тебе сегодня соседи или нет. Oder davon, ob deine Nachbarn dich angelächelt haben вообще oder nicht. Не зависит вообще. Das hängt absolut nicht davon ab. Amen. Amen. Пусть меня ненавидят сегодня. Man soll mich heute hassen dafür. Пусть все ненавидят. Es können mich alle hassen heute а dafür. Я буду счастливый. Aber ich werde trotzdem glücklich sein. Почему? Und wieso? Потому что есть столб. Weil es gibt eine Säule in meinem Leben. Основание. Ein Grund, eine для Basis. Для моего счастья. Für mein Glück. И оно не зависит от солнца. Und es hängt nicht von der Sonne ab. От моего самочувствия даже. Sogar nicht einmal von meinem Befinden. Не от ситуации. Nicht von den Situationen. Не от людей вокруг nicht меня. Nicht von den Menschen um mich herum. Есть стабильное основание. Es gibt eine stabile Basis, Fundament. Ты хочешь такое счастье? Willst du so ein Glück haben? А? Wirst du so ein Glück haben? Знаешь, я долго шел к этому счастью. Weißt du, ich bin lange zu diesem Glück gegangen. Jawohl. Ich bin lange zu diesem Glück gegangen. И я знал, где получить счастье. Und ich wusste, wo ich mein Glück bekommen всегда. Kann. Immer. Я его всегда получал. Und ich habe ihn immer bekommen. Но терял. Aber verlor es. Терял. Aber verlor unterwegs. Ты получаешь счастье от Бога. Du bekommst das Glück von Gott. Встречаешься с людьми. Dann triffst du die Menschen. Провел пару дней разговоров. Hast du ein paar Gespräche geführt. Счастье исчезло. Und das Glück verschwindet. Как воздушный пузырь. Wie eine Luftblase. Сдулся. Hat sich wieder. Пришло это откровение. Und dann kam diese Offenbarung, что дает счастье, was das Glück gibt, но то, что еще его держит. Aber auch das, was ihn festhält. Знаешь, важно не просто получить, еще его держать. Weißt du, wichtig ist es, nicht nur ihn zu bekommen, sondern ihn auch festhalten zu können. Yes, здесь есть основание. Ja, und es gibt hier eine Säule. Откровение. Eine Offenbarung. Вообще Библия, друзья, не говорит слово счастье. Wisst ihr, meine Freunde, die Bibel sagt überhaupt nichts über Glück. Да, das Wort Glück kommt nicht vor. Okay, счастье, само слово нету. Es gibt das Wort Glück selber nicht Но in der Bibel. Но есть слово блаженство. Aber es gibt Glückseligkeit. Да. Оно даже еще сильнее. Das ist sogar noch stärker. Это высшая форма счастья. Das ist die höchste Form des Glückes. И также Библия полна говорит много о радости. Auch ist die Bibel voll von Freude. Die spricht von Freude. А блаженство и радость это все это есть счастье. Und Glückseligkeit und Freude ist das Glück. Так что Библия полна откровения о счастье. Deswegen ist die Bibel voll von Offenbarung Halleluja. Über das Glück. Давай включим 1 Коринфянам. Lass uns mal 1. Korinther einschalten. 13:13. Угу. Все мы должны его знать наизусть. Wir müssen das alle auswendig wissen. А теперь пребывают сие три. Was bleibt aber? Вера, надежда, любовь. Sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Почему-то в русском языке это все женщины. Aus irgendeinem Grund ist das in der russischen Bibel alles fraulich. In Russland. Да, ну, имена женские, имена. Ah, das sind die Namen von Frauen. Да, ни одного мужика тут нету. Es gibt hier keinen einzigen Mann. Okay, nur damit alle verstehen. Es gibt in Russland drei Namen, aber alle Frauennamen. Das heißt Glaube, Hoffnung und Liebe, genauso, okay? И вот в немецком языке этого нету, к сожалению. Und in deutschen Sprache gibt es das leider nicht. Не додумались. Die haben nicht die sind nicht da drauf gekommen. И вот здесь написано, что любовь из них больше. Und hier steht auch geschrieben, dass die Liebe das größte von ihnen allen ist. Но эти три пребывают. Aber diese drei sind da. Они пребывают. Sie sind gegenwärtig. Без этих трех невозможно счастье. Ohne diese drei ist das Glück unmöglich. Если хочешь, это три столпа. Wenn du so nennen möchtest, das sind drei Säulen. Для счастья. Für das Glück. Для счастливой жизни. Für ein glückliches Leben. Вера первая. Und das erste ist der Glaube. Почему вера первая? Wieso ist der Glaube an der ersten Stelle? Потому что вера это двигатель. Weil der Glaube ein Motor ist. Ты поехал. Und du fährst los. Веры нету, стоишь на месте. Hast du keinen Glauben, stehst du, bleibst du stehen. Бак пустой. Und dein Tank ist leer. Смысла нет двигаться. Es gibt keinen Sinn, weiterzufahren. Веры нет. Es gibt keinen Glauben. Нет смысла. Es gibt keinen Sinn. Правда? То есть, Nicht wahr? Вера это жизнь. Also Glaube ist das Leben. И вера, она всегда в сегодня. Und Glaube ist immer gegenwärtig. Yeah, yeah. Glaube ist immer in der Gegenwart. In der Gegenwart. Okay? Вера, она всегда ориентирована на сейчас. Der Glaube ist immer orientiert auf heute. Да. Надежда. Die Hoffnung, она всегда ориентирована на завтра. Die Hoffnung ist immer orientiert auf morgen. Zukunft. In die Zukunft. Смотри, auf разницу. Die Zukunft. Может, Schau mal hier, die, понимал разницу. Vielleicht hast du davor den Unterschied nicht gewusst. Может, ты думал, вера, надежда, одно и то же. Нет. Vielleicht hast du dir gedacht, Glaube, Hoffnung ist dasselbe. Nein, nein. Nein, nein, nein. Вера это сегодня. Glaube ist heute. Надежда завтра. Hoffnung morgen. Okay? Разная перспектива. Es sind verschiedene Perspektiven. И вера, она ведет тебя в сейчас. Der Glaube führt dich ins Heute. Я сейчас знаю. Ich weiß es heute. Я, я уверен сейчас в невидимом. Ich bin heute überzeugt an das, was ich nicht sehe. Надежда, она ведет тебя за пределы сегодняшнего дня. Aber die Hoffnung führt dich auf, über die Grenzen von dem heutigen Tag. Да, да, да. И третье, любовь. Und das dritte ist die Liebe. Которая все это вместе собирает в совершенство. Dass all das in eine Vollkommenheit zusammenschließt. И без нее вера не имеет силы. Und ohne die hat der Glaube keine Kraft. И надежда тоже не имеет силы и смысла. Und auch die Hoffnung hat keine, keinen Sinn und keinen, ja, keinen Sinn. Без любви. Ohne die Liebe. Смотри, Галатам 4 глава, да? Schau her, Galater 5. 5 глава, 6 стих. Vers 6. Во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Wenn wir mit Jesus Christus verbunden sind, ist es völlig gleich, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Bei ihm gilt allein der Glaube, der sich in Taten der Liebe zeigt. Вера, действующая любовью. Glaube, der das sich in den Taten der Liebe zeigt. Вера без любви не имеет силы во Христе. Glaube ohne Liebe hat keine Kraft in Christus. Это фанатизм. Das ist Fanatismus. Но не вера, которая нужна. Aber nicht der Glaube, was man braucht. Вера, действующая любовью, имеет силу. Der Glaube, der durch die Liebe sich leiten lässt, das macht Sinn. Mm-hmm. И вот ты утром встаешь. Also, du wachst in der Früh zum Beispiel auf. Ты только проснулся. Sobald du aufwachst. Ты говоришь, папочка. Du sagst, mein lieber Papa. Доброе утро. Guten Morgen. Иисус, он говорил о Боге как об отце. Jesus sprach über Gott wie über einen Vater. Он первый. Er ist der Erste, кто открыл Бога как отца. Der Gott als einen Vater gezeigt hat. Знаешь, все религии мира знают про Бога. Weißt du, alle Religionen der Welt wissen über Gott. Все нормальные люди признают Бога Творца. Alle normalen Menschen erkennen den Gott als ihren Schöpfer. Гениального мозга, там разум. Als einen genialen Gehirn, also oder да, да, да, да, да, да. Ein Wesen. Но только Иисус. Aber nur Jesus. Пришел и сказал: «Авва». Kam und sagte Abba. Papa. Der sagte Papa. Он сказал людям, показал людям Бога Отца. Er zeigte den Menschen den Vater, den Gott als Vater. И потом он говорит, я и отец одно. Dann sagte er, ich, Vater, sind das eine. Меня, Wir sind eins. Отца. Diejenigen, die mich gesehen haben, haben auch den Vater он gesehen. Всем всегда рассказывал про папу. Er hat immer jedem über seinen Papa erzählt. Его сила была в папе. Seine Kraft steckte im Papa. Тебе нужно откровение о папе. Du brauchst eine Offenbarung über den Papa. Тогда приходит любовь. Dann kommt diese Liebe. Каждое утро. Jeden Morgen. Papa. Papa. Ты здесь. Du bist hier. Я здесь. Und ich bin hier. Halleluja. Halleluja. И твой двигатель уже заполнен. Und dein Motto, dein Tank ist bereits gefüllt. Вера. Der Glaube. Надежда. Die Hoffnung. Любовь. Und die Liebe. До сего места помог нам Господь, говорит Моисей. Der Mose sagt, bis zu diesem Stelle hat uns Gott geholfen. Смотри, мы зашли сейчас 21 год. Schau her, wir sind jetzt in 2021 reingekommen. И Господь доказывал, что Он на нашей стороне. Und der Herr hat bewiesen, dass Er an unserer Seite steht. Amen. Amen. Ты скажешь, ну что, я ничего не имею. Du kannst vielleicht sagen, was habe ich denn davon? Как не было мужа, так и нету. Wo ich vorher keinen Mann hatte, habe ich heute immer noch keinen. Дачи на Канарах не было, и сейчас нету. Ich habe jetzt kein Haus, aber an den Kanaren habe ich heute auch nicht. И вроде все так же. Und irgendwie schaut alles so aus, wie es vorher war. Давай посмотрим Марка 10 главу. Lass uns mal in Markus Kapitel 10 reingucken. Да, 29. Die Verse 29 und 30. 30, да. Можешь прочитать. Okay. Jesus antwortete, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder und seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfach zurückgehalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. All dies wird ihm, wenn auch mitten unter der Verfolgung, gehören und außerdem in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Oh, Jesus. Знаешь, до этого еще говорит Петр. Weißt du, davor sagt noch der Petrus. 28 стих. In dem Vers 28. Начал Петр говорить ему: Вот мы оставили все и последовали за тобой. Da fing der Petrus zu Jesus zu sagen: Aber wie ist es nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind dir nachgegangen. Послушай это слово. Hör zu, dieses Wort. Все. Alles. Все. Alles. Слышишь? Hörst du das? Все. Alles. Скажи все. Sag mit mir alles. Еще раз скажи все. Nochmal, sag mit mir alles. Ты в эту категорию не относишься. Du gehörst nicht in diese Kategorie. Nein. Nein, nein. Понимаешь разницу? Begreifst du den Unterschied? Петр говорит, мы оставили все. Petrus sagte, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Und so einem Menschen sagt Jesus, sie haben in Wirklichkeit alles aufgegeben. Die alle sind umgekommen um Jesu Willen, außer dem einen. Nur Johannes, der Einzige, der sein also normales Leben, normalen Tod gestorben ist. Alle anderen sind umgekommen. Wie Märtyrer. Und sie haben ihre Seele nicht lieb gewonnen. Sogar bis zum Tod. Sie haben alles aufgegeben. Sogar ihr Leben. Но Иисус им кое-что здесь гарантирует. Aber Jesus garantiert ihnen hier etwas. Он говорит, истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более этих всех вещей. Und Jesus sagte ja ihnen, jeder, ich versichere euch, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder, seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen und die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf dieser Erde alles hundertfache zurückgehalten. Halleluja! Er sagt, wahrhaftig sage ich das zu euch. Wenn er sagt wahrhaftig, dann ist es die Wahrheit. Amen! Моя тема вообще-то называется сегодня не зря. Mein Thema heißt heute eigentlich nicht umsonst. Nicht umsonst. Не зря, не зря, не зря, не зря. Nicht umsonst, nicht umsonst. Не зря. Nicht umsonst. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Иисус говорит, истинно говорю, никто, никто, кто оставил бы ради меня. Jesus sagte, ich versichere euch wahrhaftig, dass niemand, der wegen mir was etwas zurücklässt, materiell, Дом. Ein Haus, потом, душевные вещи, dann связи. Seelische Dinge, zum Beispiel Beziehungen, они себя каким-то образом, сами себя лишили вот этого, того, что они имели право иметь. Die haben sich auf eine bestimmte Art und Weise sich etwas entzogen, was sie hätten haben können. Петр имел жену. Petrus hatte eine Frau. Откуда мы знаем? Потому что теща была у него. Woher wissen wir das? Weil hatte eine Schwiegermutter gehabt. Теща у него была. Der hatte eine Schwiegermutter. Некоторые говорят. Manche sagen. Петр потому предал Иисуса, что он исцелил его тещу. Petrus hat deswegen Jesus verraten, weil seine Schwiegermutter geheilt hat. Ну это шутка. Es ist ein Witz. У них были жены. Die hatten Ehefrauen. Дети. Kinder. Они оставили. Die haben alles zurückgelassen. Ты бы сегодня сказал, я бы тоже сказал, нельзя. Du würdest jetzt sagen, also das darf man doch nicht. Вообще-то нельзя. Eigentlich darf man das не nicht. Надо. Das soll man auch nicht. Они вернулись потом, да? Die sind dann später zurückgekehrt. Amen. Amen. То есть они были со своими семьями. Also die waren bei ihren Familien. Но они оставили свой бизнес. Aber sie haben ihr Geschäft zurückgelassen. Они оставили свои дома, неплохие дома, я был в одном. Sie haben ihre Häuser zurückgelassen und es waren keine schlechten Häuser. Ich war in einem von denen. Я был, говорят, дом Петра, хороший дом. Also ich war dort. Man sagt davon, dass es ein Haus von Petrus ist. Es ist ein gutes Haus. По фундаменту большой дом. Nach dem Fundament gesehen ist es ein gutes Haus gewesen, großes. Они оставили это все. Die haben das alles zurückgelassen. Иисус говорит, никто. Jesus sagt, keiner, кто оставил ради меня, der wegen mir was zurückgelassen hat, никто такой не останется, во сто крат ему более он получит. Keiner wird leer ausgehen, er wird hundertfach zurückerhalten. Не зря. Nicht umsonst. Не зря. Nicht umsonst. Здесь, на земле. Hier auf der Erde. И в веке грядущем. Und in der kommenden, zukünftigen Welt. Мы всегда думаем, да, на небесах, да. Wir denken uns immer, ja, im Himmel. Награда там, на небесах. Dort wartet auf uns Но die Belohnung. Здесь. Nein, hier. И сейчас. Und hier und jetzt. Еще раз говорю, вера, она сейчас. Nochmal, ich sage euch, Glaube ist in der Gegenwart. Здесь и сейчас. Ist hier und jetzt. Награда Божия. Die Belohnung Gottes. Halleluja. Halleluja. Знаю это. Ich weiß es. Я верю в это. Ich glaube daran. Я рассчитываю на еще большую награду. Ich rechne noch mit einer größeren Belohnung. Но я уже имею то, что я. Aber ich habe bereits das, was ich habe. Это великая награда. Und das ist eine große Belohnung. Даже не хочется страшно говорить об этом. Ich habe sogar Angst davon zu reden. Нельзя говорить об этом. Man darf auch nicht davon reden. Вокруг будут все зависть. Denn dann werden die Menschen neidisch werden. А зависть это просто плохо. Und Neid ist nicht so gut. Зависть гниль для костей. Der Neid ist ein Verderben der Knochen. Зависть приносит болезни. Der Neid, das bringt eine Krankheit mit Зависть, sich. Зависть она рождает неустройство и все худое, говорит Библия. Die Bibel sagt, dass der Neid zum Bösen bringt und Unordnung schafft. Deswegen habe ich Angst, bei den Menschen diesen Neid hervorzurufen. Weil ich mir Sorgen mache um die Menschen. Ich möchte jedem ein Segen. Man sagt zu mir, du stell mal ein paar Fotos drauf und ich sage nein. Stell mal irgendetwas auf deine Social Media drauf. Und ich sage nein. Es ist mir unangenehm und ich möchte nicht diesen Neid hervorrufen bei den Menschen. Und der Herr hat mir bis heute verboten, diese Dinge zu zeigen. Vielleicht wird die Zeit kommen und ich werde teilen das mit euch. Aber die Belohnung ist riesig. Bei jedem, der dem Herrn dient. Hier auf der Erde. Das ist so wichtig, dass zu sehen und das zu erkennen. Бог дает награду. Jugendliche, Gott gibt Belohnung. Когда ты служишь Богу, это не зря. Wenn du dem Herrn dienst, dann ist das nicht umsonst. Никогда. Niemals. Он вознаграждает вас сто крат. Er belohnt hundertfach. Он правду говорит, если он это говорит. Und wenn er hier das sagt, dann ist das die Wahrheit. Это работает. Das funktioniert. Но тебе нужно реально оставить. Aber du musst tatsächlich etwas чтобы aufgeben, получить награду. Um die Belohnung zu bekommen. Тебе нужно оставить. Du musst etwas zurücklassen. Знаешь, когда мы начинаем считать какие-то копейки. Weißt du, wenn wir anfangen, irgendwelche Pfennig oder Cents zu zählen. 11 Euro 50 Cent. 11,50 €. Das kannst du vergessen. Можешь забыть. Если ты считаешь свои часы, сколько ты для церкви, для Бога там сделал. Wenn du die Stunden zählst, was du für Gott aufgebraucht hast oder für die Gemeinde. Это не жертва. Das ist kein Opfer. Нужно оставить. Man soll aufgeben, zurücklassen. Такая жертва будет иметь награду. Und so ein Opfer wird eine Belohnung haben. Всегда. Immer. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Попробуй это на вкус. Schmecke es. Бог говорит, испытайте меня. Gott sagt, prüft mich. Он сам предлагает, говорит, давай, испытывай меня. Er selbst bietet es dir an und sagt, du, hey, prüf mich. Давай, испытывай меня. Komm, prüf mich. И увидишь. Und dann wirst du sehen. Не зря. Nicht umsonst. Halleluja. Halleluja. Знаешь, вера в то, что Бог вознаграждает, это очень важная вера. Weißt du, Gott, also der Glaube an das, dass Gott belohnt, ist ein sehr guter Glaube. Amen. Wichtiger Glaube. Некоторые люди говорят, а мне не нужна награда. Manche Menschen sagen, oh, ich brauche keine Belohnung. Я Богу служу из любви. Ich diene Gott aus Liebe. К сожалению, эти люди часто, вот как раз такие люди. Genau solche Menschen leider. Они не имеют плодов. Die haben keine Früchte. Поэтому они знают, что в небесах, ничего не светит. Deswegen wissen sie, dass in den Himmel für sie nichts kommt. И поэтому они говорят, мне награда не нужна. Und deswegen sagen sie, ich brauche keine Belohnung. Я люблю Бога, и мне ich liebe Gott und das reicht mir. Nein. Нормальный христианин, он знает свою награду, он любит награду, он стремится к награде. Ein normaler Christ weiß, dass es eine Belohnung gibt. Er strebt nach dieser Belohnung und erwartet diese Belohnung. Апостол Павел говорит, я стремлюсь к чести. Апостол Павел говорит, ich strebe nach Würde, к Ehre, zu Ehre, к почести высшего звания Божия. Das ist nach der höchsten Ehre Gottes. Ты можешь сказать, ты хочешь чести, да, Du kannst vielleicht sagen, ja, willst du Ehre haben? Да, говорит Павел. Aber der Paulus sagt, ja, я хочу чести на небесах. Ich will Ehre im Himmel haben. Я хочу свою награду. Ich möchte meine Belohnung haben. Amen. И любой, кто что-то делает на земле, хочет иметь зарплату, правда? Und jeder, der auf der Erde etwas macht und arbeitet, der möchte ja ein Gehalt bekommen. Или ты без зарплаты на работу ходишь? Oder gehst du in die Arbeit ohne Lohn? Dann viel Spaß. Dann viel Spaß. Еще ни одного не видел, кто на работу ходит без зарплаты. Ich habe noch keinen einzigen gesehen, der in die Arbeit geht, ohne dafür entlohnt zu werden. Всегда какие-то претензии, мало зарплат. Man stellt immer Ansprüche und sagt, hey, ich bekomme zu wenig. Господь справедливый работодатель. Aber der Herr ist ein gerechter Arbeitgeber. Папочка, спасибо тебе. Danke dir, Papa. Он достойный работодатель. Er ist ein würdiger Arbeitgeber. Amen. Amen. Тебе зарплату даст, еще 13-ю зарплату дадут. Er gibt dir ein Gehalt und noch sogar ein 13. Gehalt. Halleluja. Halleluja. Господь, слава тебе. Danke dir, Herr. И знаешь, вот награда, она в разной форме выражается. Weißt du, und die Belohnung, die zeigt sich in verschiedener Art und Weise. И первое, что приходит как награда, это откровение. Und das Erste, was als Belohnung kommt, ist eine Offenbarung. Это как награда. Das ist wie eine Belohnung. Я понял, что масса людей, христиан, масса христиан. Ich habe begriffen, dass Massen von Christen, они говорят про откровение, но не имеют откровения. Die reden über die Offenbarungen, aber haben keine Offenbarungen. Не имеют откровения. Sie haben keine Offenbarungen. Я думаю, Боже, почему? Ich denke, Gott, wieso? Они слушают Слово Божие. Sie hören das Wort Gottes. Могут 10, 20, 30, 40 лет ходить в церковь, слышать Слово. Können 10, 20, 30, 40 Jahre in die Gemeinde gehen und das Wort hören. А откровения нет. Aber keine Offenbarung. Думаю, Боже, почему? Und ich frage Gott, wieso? И однажды вот мне пришло это как откровение. Да? Und eins kam das für mich wie eine Offenbarung. Ты не можешь впихнуть в разум человека откровение. Du kannst in den Verstand von Menschen keine Offenbarungen reinstopfen. Иисус говорит, имеющие уши слышать, да слышат. Jesus sagte, die, die Ohren haben, sollen hören. Вот тот, кто имеет откровение, в его уши зайдет откровение. Also derjenige, der Offenbarung hat, der bekommt die Offenbarung. Да, который вот который имеет от Бога это открытое сердце, открытые уши. Der vor Gott ein offenes Herz hat und offene Ohren hat, откровение зайдет. Dann wird die Offenbarung in seinen Verstand reinkommen, im Geist und im Geist. Это откровение. Das ist eine Offenbarung. И кому-то дадено, а кому-то не дадено. Und jemand ist gegeben, jemand ist nicht gegeben. Ну, ты думаешь, Боже, почему? Und du fragst Gott, wieso? Несправедливо. Es ist ungerecht. Абсолютно справедливо. Doch, absolut ist gerecht alles. Потому что откровение – это награда. Denn Offenbarung ist eine Belohnung. И у кого-то оно есть, у кого-то нет. Und jemand hat es, jemand nicht. Amen. Amen. Здесь есть, здесь нет. Hier gibt es und hier gibt es nicht. Здесь все есть, а здесь hier нет. Ist alles da, aber hier ist nichts da. Почему? Wieso? Награда. Belohnung. Нужна награда. Man braucht eine Belohnung. Я говорю реальные вещи сегодня. Ich rede über die realen Dinge heute. Уверенность в Божьей защите – это награда. Gewissheit in Gottes Schutz – das ist eine Belohnung. Псалом 90. Der Psalm 91. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Millionen людей цитируют этот псалом. Millionen von Menschen zitieren diesen Psalm. Но они не живут под кровом Всевышнего. Aber sie leben nicht unter dem Schutz des Herrn. Они только бла-бла-бла-бла-бла-бла прочитали его наизусть. Sie reden das einfach, plappern das auswendig durch. Они живут в защите. Aber leben nicht unter dem Schutz. Откровение. Eine Offenbarung. О Божьей защите. Über Gott seinen Schutz. Это очень важно сегодня. Es ist heute sehr, sehr wichtig. В 20-м, до 21-м будет важнее. In dem 20. Im 21. Jahr wird sehr wichtiger. Ну, просто как noch wichtiger пример, sein. Просто как пример приведу. Ich werde euch das nur als ein Beispiel vorbringen. Однажды мы с Леной были в Турции. Eins waren wir mit Lena in der Türkei. Полетели туда. Мы sind dorthin geflogen. И не знаю, как получилось, что я взял вместо паспорта жены паспорт своей дочери. Und ich weiß nicht, wie es passierte. Ich habe statt mein Reisepass oder Pass von Reisepass Frau. Vom anstatt von meiner Frau Frau von der Tochter mitgenommen. Tochter, да. И вот мы стоим на паспортном контроле. Und so stehen wir an der Passkontrolle. Уже назад. Schon auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg. И вдруг я открываю паспорт. Und plötzlich schlage ich den Pass auf. И устанавливаю, что паспорт-то вообще-то не жены. Und stelle fest, dass es eigentlich nicht der Pass von meiner Frau ist, дочери. Sondern von der Tochter. Я понимаю, что моя жена молодая, но не настолько молодая. Ich verstehe, dass meine Frau jung ist, aber nicht so jung. Чтобы не различить. Um nicht unterscheiden zu können. Что это не 20 лет, а все-таки 45. Dass es nicht 20-Jährige, sondern tatsächlich 45-Jährige ist. Да и имена-то разные. Und auch die Vornamen sind ja verschieden. Это же надо быть слепым, чтобы это не увидеть. Man muss echt blind sein, um das nicht zu erkennen. И вот я стоял, и мне так смешно стало. Und ich stand da und es hat mich richtig zum Lachen gebracht. Я стоял и не мог сдержаться. Ich stand da und ich konnte mich nicht zurückhalten. Лена нервничает. Die Lena steht da und ist nervös. А мне так смешно. Aber ich habe so gelacht. Надо переживать, а мне смешно. Man muss sich Sorgen machen, aber mir ist nur lustig. Потому что внутри такая уверенность. Denn ich hatte in mir so eine Gewissheit, Überzeugung. Смотри, Бог стресса нам не хочет. Weißt du, Gott möchte für uns keinen Stress. Kein Stress, поэтому мы пройдем эти все контроли. Deswegen werden wir alle diese Kontrollen durchgehen. А стресс был бы не маленький. Der Stress wäre nicht klein, bestimmt. Nicht klein. Полицию бы вызвали бы. Die Polizei wäre bestimmt hergerufen. Потом переводчика нужно было бы вызывать. Dann hätte man einen Übersetzer vom Türkischen ins Deutsche rufen Samolet müssen. В это время улетает. In der Zeit würde das Flugzeug wegfliegen. И вот это вся, вот это, конечно, стресс был бы. Und большой. Das Ganze wäre zu einem Stress geworden, bestimmt. Но, знаешь, в книге пророка Малахии написано. Aber weißt du, in dem Buch Malachi steht. 3 глава, 14 стих. In dem Kapitel 3, der Vers 14. Давай это все-таки прочитаем. Lass uns das сейчас. Bitte doch lesen. Да. 14. Стих. Nun, ihr behauptet, es bringt nichts, Gott zu dienen. Was haben wir schon davon, wenn wir uns nach seinen Weisungen richten und ihm zeigen, dass wir unsere Taten bereuen? Okay, а теперь 18. Und jetzt der Vers 18. Dann werdet ihr wieder den Unterschied sehen zwischen einem Menschen, der mir die Treue hält, und einem Gottlosen. Ihr werdet erkennen, welche Folgen es hat, ob jemand mir dient oder nicht. Okay. Были люди, которые говорили, тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдали постановление Его. А потом написано в 16 стихе, но боящиеся Богу говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и перед лицом Его пишется памятная книга. Und in dem Vers 16 steht, dann aber redeten diejenigen miteinander, die noch Ehrfurcht vor dem Herrn hatten. Und der Herr hörte ihnen genau zu. In einem Buch ließ er die Namen alle aufschreiben, die ihn achten und auf seinen Namen in Ehre halten. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Und dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und Ungerechten, zwischen dem Dienenden und demjenigen, der ihm nicht dient. Вы говорите, ihr sagt, тщетно служение Богу. Es bringt nichts, Gott zu dienen. Lutherbibel steht, in der Lutherbibel steht, es ist umsonst. Зря. Das ist umsonst. Es ist umsonst, Gott zu dienen. Они люди такие были. Es gab solche Leute, которые как бы служили Богу. Die also Gott gedient haben. Потом посмотрели назад. Und dann haben sie so zurückgeschaut. Что-то не вижу я никакого роста. Irgendwie sehe ich kein Wachstum. На счету у меня ничего не прибавилось. Auf meinem Konto ist nicht mehr geworden. Жена, мужа нету. Ich habe immer noch keine Frau oder keinen Ehemann. И так дальше. Und so weiter. И они говорят, зря. Und sie sagen, es ist umsonst. Зря я в церковь ходил. Ich bin umsonst in die Gemeinde gekommen. Зря деньги приносил. Es ist umsonst, dass ich hierher Geld gebracht habe. Зря постился. Es ist umsonst, dass ich gefastet habe. Umsonst. Alles umsonst. Но боящиеся Господа. Aber die Ehrfurcht vor dem Herrn hatten, говорят, sagen, другу. Sagen zueinander. Мы говорим друг другу. Sie sagen zueinander. Внимает Господь. Der Herr hört ihnen zu. Он слышит. Der Herr hört das. И перед лицом его пишется памятная книга. Und vor seinem Angesicht wird ein Buch geschrieben. О ком? Über wen? О философии? Über die Philosophie? О каких-то там теориях? Über irgendwelche Theorien? О людях. Über die Menschen? О людях. Über die Menschen. Бог пишет. Gott schreibt. Лена. Helene. Служила. Hat gedient. Долгие годы. Viele Jahre. Там, dort, здесь, hier, оставляла свой дом, hat sein Haus zurückgelassen, оставляла детей, hat die Kinder zurückgelassen, ехала в церковь, fuhr in die Gemeinde, по два часа, 2 Stunden lang, туда, назад, hin und zurück, по 4 раза в неделю, 4-mal in der Woche, а дома дети были, und zu Hause waren die Kinder. Бог все пишет. Gott schreibt alles auf. Работа, Arbeit, муж, Ehemann, она служит, aber sie dient. Записал. Aufgeschrieben. И кажется, точка забыл. Und es scheint so, Punkt, und es ist vergessen. Не. Nein, nein, nein. И вот через 10 лет или 15 лет. Und so nach 10-15 Jahren. Эта Лена стоит на границе с чужим паспортом. Diese Lena steht an der Grenze mit einem fremden Pass. Ей грозит хороший стресс. Und ihr droht ein guter Stress. Но Господь говорит, а я закрываю всем глаза. Aber der Herr sagt, ich schließe allen den Augen, die Augen zu. Ей стресс не нужен. Sie braucht jetzt keinen Stress. Знаешь, я бы поверил, что турецкий пограничник не увидел. Weißt du, ich hätte geglaubt, wenn der türkische Grenzpolizist das nicht gesehen hat. Он там с коллегой мерхаба, там всякие там дела поговорил. Er hat mit seinen Kollegen сих unterhalten, мерхаба und blablabla und so weiter und hätte vorbeigelassen. Но что немецкий пограничник не увидел. Aber dass ein deutscher Grenzpolizist das nicht gesehen hat. Ни разницу фотографии. Weder Unterschied in den Fotos. Ничем. Это und in dem Namen, das, чудо свыше, друзья. Dann ist das schon ein Wunder von oben, meine Freunde. Это уже должно было быть чудо. Das muss ein Wunder sein. Я смотрел и любовался на то, что Бог делал. Ich stand da und habe ich hab halt mit Vergnügen geschaut, was Gott so gemacht hat. Мы 4 раза отдавали паспорта. Wir haben 4-mal unsere Pässe abgegeben. Я думаю, как Бог в этот раз сделает? Und ich habe mir so gedacht, wie wird es Gott auf diese jetzt diesmal das machen? Одному послал коллегу. Der eine hat einen Kollegen bekommen. Бла бла бла бла бла. До свидания. Und auf Wiedersehen. Второму? Dem zweiten? Тот стоял, сидел. Der saß da und в hat кабинке, in seiner Kabine смотрел на нее, hat sie sich angeguckt, смотрел в паспорт, dann hat in den Pass geschaut, смотрел на нее, dann wieder auf sie, смотрел в паспорт, dann wieder in den Pass. Ничего не сказал. Und hat nichts gesagt. Боже! Und ich dachte, oh, ты Herr, не только глаза закроешь, ты еще и рот можешь закрыть. Du machst nicht nur die Augen zu, sondern du kannst auch den Mund zumachen. Amen. Amen. Он умеет все делать. Er kann alles machen. Halleluja. Для разнообразия чудес. Für die Vielfältigkeit der Wunder. Знаешь, есть невидимый мир. Weißt du, es gibt eine unsichtbare Welt. Есть ангелы. Es gibt Engel. Есть ангелы. Es gibt Engel. Эти ангелы, они с тобой. Diese Engel sind mit dir. Если ты служишь Господу, wenn du dem Herrn dienst, написано, что они посланы для служения тем, denn es steht geschrieben, die sind denen geschickt, которые служат Господу, die dem Herrn dienen. Служат Господу. Die dem Herrn dienen. Служить Господу не зря, друзья. Dem Herrn zu dienen ist nicht umsonst, meine Freunde. Служи Богу. Halleluja. Diene dem Herrn. Это не зря. Das ist nicht umsonst. Я могу рассказывать очень много. Ich kann noch viel erzählen. Как Бог вознаграждает своих людей. Wie Gott seine Leute belohnt. Не хочу. Aber ich möchte es nicht. Не хочу. Ich möchte es nicht. Прошу просто тебя поверить в это. Ich bitte dich einfach daran zu glauben. Прими это. Nimm das an. Служение Богу не зря. Ein Dienst an Gott ist nie umsonst. Никогда. Niemals. Он записывает даже стакан холодной воды. Er schreibt sogar ein Glas mit Wasser auf. Когда кто-то дал пророку во имя пророка стакан воды, Бог говорит, я запомнил. Und Gott hat gesagt, ich gedenke an denjenigen, der ein Glas Wasser meinem Propheten gegeben hat. Знаешь, сегодня масса людей. Weißt du, heute sind Massen von Menschen. Они не ходят в церковь. Sie gehen nicht in die Gemeinde. Они не читают Библию. Sie lesen keine Bibel. Но у них есть благословение. Aber sie haben einen Segen. Я скажу сейчас это провокационно, специально. Ich möchte das provokativ extra sagen. А есть те, которые ходят в церковь. Und es gibt diejenigen, die in die Gemeinde gehen. Читают Библию, но не имеют благословения. Sie lesen die Bibel, aber haben keinen Segen. Как это? Wie ist das? Так. So ist es. Вот эти люди, которые тогда, когда-то. So sind diese Menschen, die eins сделали добро, was Gutes getan haben, одному из Божьих людей, einen von den Menschen, die zu Gott gehören, про это, die wussten gar nicht davon sogar. Бог это запомнил, aber Gott hat es gemerkt. Записал и благословляет их до сих пор. Er hat es aufgeschrieben und segnet sie immer noch. Obwohl sie durch ihre Unkenntnis oder ihr, ja, Dummheit. Wegen der Dummheit nicht in die Gemeinde gehen. Sie lesen keine Bibel. Но Бог благословляет. Aber Gott segnet sie. Потому что они когда-то сделали доброе. Weil sie eins was Gutes getan haben. И Бог говорит, не зря. Und Gott sagt nicht umsonst. Даже этих людей я благословляю. Sogar diese Menschen werde ich segnen. Тем более тех, которые служат Богу. Und umso mehr diejenigen, die Gott dienen. Приходят в церковь, die in die Gemeinde kommen. Слушают откровения. Und hören die Offenbarungen. Библию, die forschen in der Bibel nach. Beten. Общаются друг с другом на домашних группах. Sie unterhalten sich in der kleinen Gruppe miteinander. Нам просто гарантировано, нам надо очень постараться, чтобы не быть благословенными. Es ist uns sogar garantiert, wir müssen sogar sehr, sehr dafür sorgen, damit wir keinen Segen bekommen. Amen. Amen. Ты веришь? Glaubst du? Давайте мы встанем. Lass uns aufstehen. Пожалуйста, группа прославления, братья, проходите вперед. Спасибо, Господь, за эту крышу. Danke, Herr, für diesen Dach. Мы живем под кровом Всевышнего. Wir leben unter dem Schutz des höchsten Gottes. Ты наша крыша, Господь. Du bist unser Dach. Спасибо тебе. Danke dir, Herr. За это упование. Für diese Hoffnung und diese Vertrauen. За эту надежду. Ja. Такое откровение. Für diese Offenbarung. За твоей защите в нашей жизни. Über deinen Schutz in unserem Leben. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Мы можем сегодня ощущать ее. Wir können heute spüren. Переживать ее. Erleben. Рассказывать о ней. Darüber erzählen. Как ты благ, Господь. Wie gut du bist. К боящимся тебя. Zu denen, die vor dir Ehrfurcht haben. К людям, служащим тебе. Vor den Menschen, die dir dienen. Награда твоя, она не за горами. Deine Belohnung ist nicht in den Bergen. Награда твоя великая. Und deine Belohnung ist groß. И мы славим тебя. Und wir preisen dich, Herr. Слово твое есть истина. Dein Wort ist die Wahrheit. И мы радуемся этому. Und wir freuen uns darüber. Как получившие великую прибыль, Господь. Als dass wir ein großes Gewinn bekommen haben. Это откровение о защите. Diese Offenbarung über den Schutz. Великая прибыль в моей жизни. Ein großer Gewinn in meinem Leben. Спасибо, Господь. Danke dir, Herr. За эту радость. Für diese Freude. Für diese stabile Zukunft. Спасибо за стабильное счастье. Für das Glück, was stabil ist. Halleluja. Halleluja. Danke dir, Herr. Спасибо, Иисус. Danke dir, Jesus. Это фундамент нашего счастья. Das ist das Fundament von unserem Glück. Мы сейчас будем принимать причастие. Wir werden jetzt am Abendmahl teilnehmen. Это здорово. Das ist toll.